Einheit 4. B. Übung 1b. Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Frau Al-Halki über ihre duale Ausbildung. Frau Al-Halki, erzählen Sie uns doch bitte, was für eine Ausbildung Sie machen. Ich bin Lehrling in der Tischlerei Schwarz in Ulm. Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Das ist ja interessant. Und welchen Schulabschluss haben Sie? Ich bin vor 4 Jahren von Syrien nach Deutschland gekommen. Mein Schulabschluss in Syrien wurde mir hier als Hauptschulabschluss anerkannt. Ich musste aber erst an einer Berufsschule in einer Vorbereitungsklasse Deutsch lernen. Und dann bin ich 2 Jahre lang zur Schule gegangen und habe den Realschulabschluss gemacht. Warum wollten Sie Tischlerin werden? Ich wollte schon immer etwas Handwerkliches tun. Ich habe mich bei der Agentur für Arbeit über verschiedene Berufe informiert, die mich besonders interessiert haben. Meine Deutschlehrerin hat mich dann auf die Idee gebracht, ein 3-wöchiges Schülerpraktikum in einer Tischlerei zu machen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Nach dem Praktikum habe ich mich dann bei der Tischlerei um einen Ausbildungsplatz beworben. Und ich hatte Glück. Ich habe die Lehrstelle bekommen. Sie machen ja eine duale Ausbildung. Das heißt, Sie lernen im Betrieb, also in der Tischlerei, und in der Berufsschule. Richtig. Ich bin meistens 4 Tage in der Woche in der Tischlerei. Das ist der praktische Teil meiner Ausbildung. Ich lerne, wie man Produkte aus Holz herstellt und welche Geräte und Maschinen man dafür braucht. In der Berufsschule bin ich meistens nur 1 Tag pro Woche. Da lerne ich den theoretischen Teil der Ausbildung. Momentan haben wir das Thema Arbeitsrecht und Sicherheit am Arbeitsplatz. Wie lange dauert die Lehre? 3 Jahre. Im nächsten Jahr mache ich meine Gesellenprüfung. Wie soll Ihre berufliche Karriere nach der Ausbildung weitergehen? Zuerst möchte ich natürlich meine Lehre hier erfolgreich abschließen. Danach würde ich gern hier in der Tischlerei als Gesellin weiterarbeiten. Das klingt gut. Viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch, Frau Al-Halki.